Bist du bereit, ja? Bereiter geht's, glaube ich, gar nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe vom Blogcast von blog.über.de. Ich bin Stefan und wie ihr ja wisst, René hat auch heute leider keine Zeit, aber ich habe mir wieder jemanden gesucht, der mich tatkräftig unterstützen wird bei der Moderation. Und nachdem Pizzi und Maite schon mitgemacht haben, habe ich mir gedacht, nehmen wir heute mal einen anderen Blogger. Und vielleicht habt ihr ja gar nicht mitgerechnet, aber ich präsentiere euch hiermit den Dirk. Hallo Dirk. Ich freue mich, dabei zu sein. Hallo Stefan. Ja, Mensch. Schön, dass du dabei bist, genau. Fühle mich geehrt. Ja, gut, ich meine, du trittst das Erbe von Maite und Pizzi an. Also, ja, da muss man schon, ja, mal gucken. Wir haben kräftig vorgelegt, ne? Aber gut, ich meine, jeder macht es für sich super und na klar. Jeder hat seine eigenen Talente. Ja, wie geht's dir? Bist du aufgeregt? Nö, eigentlich nicht. Nee. Na doch, ein bisschen. Weil man macht ja nicht jeden Tag irgendwie einen Blogcast mit dir. Mit nein, sexy stimmt. Radiostimme. Das ist was ganz Besonderes, ne? Ja, das war wohl. Ach Gott, Gott. Ja, wie ihr wisst, 25 Ausgaben, das ist die 25. Folge, habe ich ja schon gesagt. Eigentlich ein Grund zum Feiern, aber da wir ja schon bald auch ein Jahr Blogcast haben, werden wir das dort mehr feiern und dann ist auch René wieder dabei, der ja Mitbegründer des Blogcasts ist. Ne? Aber trotzdem, 25 Folgen, wer hätte das gedacht, dass wir das so weit schaffen? Also, nicht schlecht, ja. Dafür, dass das mal so ein kleines Projekt ist, was gestartet ist, so unter Schulkameraden und so, ist ja nicht schlecht. Ja, siehst du, und jetzt bist du auch dabei. Oh, eine Ehre. Ja. Und ja, schon mal für die ganzen Fans von Leo kann ich sagen, bleibt unbedingt dran, denn diesmal ist er wieder mit dabei. Ihr habt lange nichts von ihm gehört, aber er ist jetzt wieder da, auch wenn sein Papa heute fehlt. Aber das wird er euch nachher alles selber erzählen. Wir fangen jetzt erstmal an. Was gibt's denn Neues so im Blog eigentlich? Wir haben Kurt Krömer. Richtig. Ist in Town. Ja, denn der hat gerade die Sendung zu seiner neuen Staffel aufgenommen. In Berlin. Und da war unsere Bloggerin Susanne mit ihrer liebreizenden Schwester. Und noch ein paar anderen Leuten. Und haben sich dort eine Aufzeichnung angeguckt. Waren mit dabei. Für die Öffentlich-Rechtlichen, für die ARD. Naja, man muss ja schließlich sehen, wofür man seine Gebühren bezahlt, ne? Richtig, man muss ja die GEZ hinwandern, ey. Genau, man will auch was dafür haben. Genau. Ja, und Susanne hatte leider ein Problem, sie hatte nämlich tierische Zahnschmerzen, aber ich glaube, Kurt Krömer hat die ein bisschen verdrängt und von ihrem Schmerz abgelenkt. Und ja, gut, dass er dann trotzdem da war, ne? Die merkt man zum Schluss gar nicht mehr, dann nach der ganzen Aufzeichnung ist es eh vorbei mit Zahnschmerzen. Ab Ende August sind die Folgen dann in der ARD zu sehen, immer Montag, Nacht, um 0 Uhr noch was. Aber gut, wozu gibt's digitale Aufnahmegeräte, stimmt's du? Oh ja, auf jeden Fall, weil sonst könnte man ja, also gerade in der Zeit des Arbeitens, da ist ja diese Zeit eine sehr unsoziale Zeit. Ja, da würde man eigentlich schlafen, ne? Und so wie ich dich kenne, bist du ja auch so ein Aufnahmefreak, so wie ich. Richtig. Der dann entweder zeitversetzt oder zu komplett anderen Zeiten irgendwie Popstars total verspätet oder irgendwie zu komplett anderen Zeiten sich ansieht und ohne Werbung genießt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz anderes Fernseherlebnis. Ich sag's dir, ja, das ist entspannt, relaxed. Ja. Da könntest du zum Beispiel den Wichser zeitversetzt gucken. Weil Oliver Welke, der ja da mitgespielt hat, der war bei Kurt Krömer zu Gast in der Folge, die Susanne geguckt hat. Und auch Anna-Maria Mühe, die Tochter von Ulrich Mühe. Sagt mir persönlich nicht so, ist nicht so. Das ist der TNT. Also die Anna-Maria Mühe sagt mir jetzt auch nichts, aber Ulrich Mühe ist der Oscar-Preisträger für Das Leben der Anderen. Den haben wir ja gemeinsam im Kino gesehen. Ach, na klar. Da kommt da wieder Erinnerungen hoch an den schönen Tag. Genau. Der anderen. Aber wir sind ja noch bei Kurt Krömer. Genau. Naja, da können wir eigentlich nur noch mal dazu sagen, was ich nur lustig fand, was Susanne geschrieben hat. Pizzi hatte sich extra, weil sie ja dachte, ach komm, wir lass uns ins Fernsehen, ganz vorne hingesetzt. In der Hoffnung, dass die Kamera sie einfängt. Ja, aber sie wurde dann wohl nicht gezeigt. Er dann Susanne, die weiter hinten saß, war wohl ziemlich oft im Bild. Und da bin ich mal gespannt auf die Folge. Na, wenn wir da nicht mal Leute haben, die wir dann im Fernsehen und unsere Blogger, die ins Fernsehen kommen. Aber Wiedersehen ist ein gutes Stichwort, denn wir kramen jetzt mal ein bisschen in alten Zeiten. Genau. Und so hat es auch wenn er heute nicht da ist, aber so ist es auch René gegangen, na, im genau. Beitrag 1410. Der René hat uns ja da an seiner Entdeckung teilhaben. Und zwar ist ja, wissen wir ja, dass Stefan und René ja fleißige U-Bahn-Fahrer sind. Jetzt muss René ja alleine fahren, glaube ich, da René ja, glaube ich, jetzt eine etwas andere Strecke nimmt als zu Stefan auf Arbeit. Ja, ich habe ja auch bald eine andere. Ach, stimmt ja, da war ja was. Ja, U-Bahn brauche ich nicht mehr fahren. Du kannst ja dahin laufen, ey. Joggen, siehst du, genau. Skaten. Immer Sport. Genau, er hat uns ja daran teilhaben lassen, dass er ja da ab und zu, ich glaube, das war mehrere Male, jemand gesehen hat, aber er ihn, glaube ich, nicht erkannt hat. Genau. Und René musste dann, glaube ich, erst irgendwie auf die Sprünge helfen. Und irgendwie haben sich dann doch irgendwie nach ein paar Unterhaltungen doch zurück entsandt. Und René hat uns ja daran teilhaben lassen, wie er damals aussah und dass seine Bekanntschaft sich da auch nicht dran erinnern konnte. Mhm. Also ich weiß nicht, also mit dem Foto hätte ich René, glaube ich, auch nicht erkannt. Na gut, das Gesicht erkennt man schon mal, aber also... Ja, also das Foto ist schon genial, was René da hinterlegt hat. Ja, diese so bunten Hosenträger und ach, das Hemd, also... Das hat schon irgendwie ein bisschen Kultstatus irgendwie. So sieht er ja heute immer noch aus, ne? Nein. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Heute ist er ja vernünftig. Wir sind da alle erwachsen geworden. Na, so wir waren da alle mal jung und brauchten das Geld. Und das sind dann so Zeitzeugenerlebnisse. Aber immerhin, er steht ja dazu, sonst hätte er das Foto nicht reingestellt. Genau. Er wollte sich ja die Blöße geben. Da kommt er jetzt nicht mehr drum herum. Also das Foto hat zumindest nicht die Besucherzahlen nach unten gedrückt. Hätte ja auch sein können, dass es nach hinten losgeht und keiner mehr, dass dann alle verschreckt sind. Naja, René. So schlimm ist das Foto ja nun auch nicht. René hat das ja auf Flickr veröffentlicht, das heißt, es ist ja sogar noch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich als nur den Bloglesern und ja, da könnten ja theoretisch noch viel mehr René erkennen, eventuell sogar. Ja, warum die ihn dann irgendwie anschreien könnten vielleicht. Also lassen wir uns mal überraschen, vielleicht entdeckt ihn dann noch jemand. Ja, zumindest sein Kumpel, den er dort gefunden hat, mit dem war er halt 3 Jahre in derselben Klasse und auch im Kampfsportverein hat er geschrieben. Und das Ganze ist fast, also 15 bis 18 Jahre ist das schon her. Kampfsport, ey. Da sieht aber man, dass man alt ist. Hat er nicht geschrieben, welchen Kampfsport, oder? Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, was für einen. Irgendwie haben wir doch alle irgendwie mal, also ich überlege gerade so, irgendwie haben wir doch alle, also ich habe glaube ich früher mal so 2 Jahre Karate gemacht oder so. Karate? Ja, ich habe sogar irgendwie, ich glaube den gelben oder den orangenen Gürtel oder so. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch gültig ist nach so langer Zeit. Hast du zumindest nicht mehr gebraucht? Ja? Nee, ich habe den Ausweis, den habe ich irgendwo noch, ey. Aber nichts wert, glaube ich. Wenn man nicht die Ausbildung irgendwie hat. Also das Foto à la Michael J. Fox könnt ihr euch im Beitrag 1410 anschauen. Und wer schwache Nerven hat, sollte sich das nicht angucken. Nur kurz und dann den nächsten Block. Genau, und dann sofort den nächsten Beitrag. Genau. Aber das ist schon auch ein guter Übergang zu unserer gemeinsamen Zeit, denn René und ich, wir haben ja eine gemeinsame Ausbildung gehabt. Seitdem kennen wir uns. Es ist jetzt auch schon mindestens 7-8 Jahre her. Und wir kennen uns ja auch seit der Ausbildung. Und zwar durch die Berufsschule. Leider. Ja, stimmt, hast du recht. Beruht auf Gegenseitigkeit. Aber es gibt ja noch andere, die wir durch die Ausbildung kennengelernt haben. Zum Beispiel unsere Maite, die ja auch schon eine Gastmoderation hier gemacht hat. Was man nochmal an der Stelle wirklich erwähnen sollte, es war wirklich ein tolles Erlebnis. Auch Maite war ja, glaube ich, bei dir, glaube ich, zur Aufnahme. Richtig. Also wirklich, wirklich toll. Also mal die Abwechslung, dass halt auch die Blogger zu den Blogcasts beitragen. Und Maite hat da schon wirklich, hat wirklich Spaß gemacht zuzuhören, der Maite, muss man wirklich mal sagen. Ja, natürlich auch bei PC, also nicht, dass sie jetzt... Ja, selbstverständlich. Also ich wollte jetzt natürlich hier nicht mehr oder besser, einfach nur, klar, haben sie natürlich beide sehr gute Leistung gebracht, natürlich. Und es hat natürlich auch Spaß gemacht. Absolut. Kann man natürlich einfach mal erwähnen. Kann ich unterstreichen. Ja, aber also. Du hast bei deiner Aufzählung auch ein paar vergessen. Richtig. Von unserem Blog, ne? Also, Dich haben wir, den Dirk, den René, die Maite und dann noch einen ehemaligen Blogger, den Peter. Genau. Den haben wir auch über die Ausbildung kennengelernt. In der Berufsschule, ne? Für diejenigen, dass sich Peter im Blog vielleicht nicht zu erkennen gegeben hat, er hat unter der Kennung Mars. Oh, Stefan, jetzt muss mir helfen. 3 irgendwas? 3142. 31, genau, du sagst es. Genau, unter der Kennung hat er auch Beiträge veröffentlicht sozusagen. Ja, und im Prinzip ist auch das Schöne daran, auch wenn die Ausbildung dann irgendwann vorbei war, sind wir in Kontakt geblieben, auch wenn man sich nicht allzu oft sieht, aber man kennt sich halt und pflegt halt den Kontakt. Ein Mittelpunkt der Blog so ein bisschen. Man verliert sich nicht aus den Augen. Genau, dadurch sind wir, denke ich mal, noch ein bisschen enger wieder zusammengerückt. Genau, man weiß noch, man trifft sich. Peter hat jetzt die Woche auch irgendwie wieder in der S-Bahn getroffen durch Zufall irgendwie. Berlin ist ein Dorf und ich denke mal, der Rest trifft sich im Block. Genau, unser Lebensmittelpunkt. Genau, daran natürlich bei den anderen natürlich an den Geschichten teilzuhaben, ist natürlich nicht schlecht und René ist aber auch sehr fleißig. Ja, und gerade was die Ausbildung angeht, wir haben ja auch einige Beiträge gehabt, und da schiebe ich jetzt einfach mal ein Thema nach vorne, mit unserer Klasse, und zwar die FH92 war das. Im Prinzip die für Fachinformatiker zur Anwendungsentwicklung. Ja, da hatten wir ja auch mal einen Brunch vor kurzem, oder letzten Sommer, ne? Sind wir in der Simon-Dach-Straße Brunchen gegangen und haben das auch geblockt im Beitrag 92 und 99. Genau, da wollten wir einfach mal wieder ein Offline-Treffen machen zwischen denjenigen, die sich eh schon im Blog vereinigt haben und denjenigen, wo wir halt dann noch wirklich, also ich glaube, Wie viele Leute waren wir? Wir waren doch bestimmt so 20 Leute so. Ja, also oder? Zumindest haben wir da einige wieder gesehen, von denen wir lange nichts gehört haben. Auf jeden Fall. Und wie sich die Leute doch so verändert haben. Ja, der Sebastian, der glaube ich noch da war. Mhm. Der extra aus Rangsdorf, glaube ich, angereist war. Nee, aber das war schon schön, irgendwie die Leute wieder zu treffen. Glaube, da wurden ja auch sehr fleißig Fotos gemacht. Die sieht man ja, glaube ich, auch im Beitrag. Da hatten wir ja, glaube ich, ein paar Bilder veröffentlicht. Ja, ich glaube ja. Muss ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, da kann man nochmal teilhaben an den Erinnerungen dieses Treffens. Ja. Der Beitrag 975 ist auch ein Thema mit Berufsschulbeteiligung, nämlich Hörspiel Unterm Sternhimmel, der ist von Maite. Und da waren auch dann zwei Leute, glaube ich, aus der Berufsschule mit dabei, nämlich André und Sven. Wollen wir sagen, wo sie gearbeitet haben? Nee, ich glaube, die streiken im Moment. Dann weiß man das Thema VDSL und wer ein bisschen fit ist, der weiß, wo das hingehört, das Thema. Genau. Das ist ja, glaube ich, noch mit Monopolrecht versehen, glaube ich, aktuell. Ja. Aber das soll ja demnächst auch für Konkurrenten geöffnet werden. Regt mich recht erinnere. Auf jeden Fall liebe Grüße an dieser Stelle an all unsere ehemaligen Hochschulkollegen. Echt, ey, wir haben es alle überstanden, oder? Und natürlich doch. Auch an die Lehrer, ne? Die sollen wir auch nicht vergessen. Hä? Lehrer? Ach nee, das weckt so viele schlechte Erinnerungen. Ja gut, du konntest ja die Lehrer nicht leiden. Die hatten dich ja immer auf dem Kieker, das stimmt. Ach, ich erinnere mich da bloß an den Anwendung. Was hat denn der programmiert? Unsere Relationssysteme, die der da gemacht hat. Wie hieß denn der Name? Der mit uns diese Programmierung Relationssysteme gemacht hatte. Boah, du kannst Fragen stellen. Der war bei mir im Prüfungskomitee. Der Der Lehrer. Deshalb hast du so gut abgeschnitten. Ja, er hat mich durchkommen lassen, hat gesagt, also mit dem Ergebnis. Naja, das wird wohl nichts, aber wir lassen sie mal durchkommen. Ja, Hartz IV lässt grüßen. Ja, genau. Aber da sieht man mal wieder, dass die Lehrer doch weit ab der Realität. Naja, lassen wir mal das Thema. Genau, wir wechseln mal das Thema, denn einen haben wir nämlich vergessen aus unserer Ausbildungszeit und da haben wir eigentlich einen besonderen Grund, ihn zu grüßen. Und genau. Machen wir in Form der Geburtstagskinder. Happy! Happy birthday to you! Are you happy? Happy! Genau, der Frederik. Der ist 30 geworden. Oh, 30, ach du je. Da ist doch alles vorbei, oder? Also ich habe mir mal sagen lassen von jemand, der schon über 30 ist, ab 30 baut man ab. Echt? Aber nicht, dass ich mir jetzt den Unmut derjenigen zuziehe, die schon über 30 im Block ist, aber. Na, ich glaube. Also ich bin ja selber da auch noch nicht so weit und kann das auch eigentlich gar nicht beurteilen. Aber 30. Ja, komm, viel fehlt nicht mehr, du. Danke. Nee, ich bin auch bald 30, also. Ach du Scheiße. Hilfe. Aber du weißt ja, was dich dann erwartet, oder? Du hast es dir bestimmt schon erzählen lassen. Ja. Nee, aber der Freddy, der ist 30 geworden, hatte hier in Berlin gefeiert. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ist zwar also schon ein bisschen her, aber... Es ist schon eine Weile her, genau. Es war, glaube ich, der 1. oder 2. Juni, wenn ich mich recht erinnere. Das war, glaube ich, der Samstag auf den Sonntag reingefeiert. Das war viel Familie. Der Frederik hatte sonst immer noch den Kontakt zu dem David. Der war ja auch noch aus dem FA92-Bereich kennen. Stefan, magst du mal erzählen, was FA92 überhaupt heißt? Für diejenigen, die es gar nicht kennen. FA92. Ich habe schon gesagt, da ist die Berufs- und Ausbildungsbezeichnung drin, nämlich Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Und die 92 ist halt, die 9 steht für den Jahrgang, ne? Wir kommen jetzt zurück raus. 99 haben wir angefangen. Und die 2 ist halt die zweite Klasse davon. Die beste von den dreien waren es, glaube ich, insgesamt, die in dem 99er Jahrgang waren, glaube ich. Genau. Und das Ganze im Oberstufenzentrum Berlin. Was war das? Wedding? Genau. OSZ Kim oder so, ne? Genau. Informatik und Kommunikation oder irgendwie so schimpfen sie sich jetzt. Ja, also nochmal liebe Grüße an Frederik und außerdem auch liebe Grüße nach Leipzig, nämlich Ilka hatte auch Geburtstag. Und ja, herzlichen Glückwunsch an euch alle und Dirk, dir dürfen wir noch nicht gratulieren, weil richtig? Noch hast du nicht, aber genau, im nächsten Podcast. Genau, und man soll ja vorher auf keinen Fall gratulieren, das genau, kriegt ja wohl Unglück, glaube ich, wenn ich das richtig sagen lassen. Genau. So, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Ja, jetzt entscheide du, Dirk. Entweder können wir jetzt noch ein bisschen was über dich erfahren, oder okay. Wir machen das Frage- und Antwortspiel. Wir quatschen noch ein bisschen, würde ich sagen. Wir quatschen noch ein bisschen über dich. Boah, einfach so über meinen Tatendrang und über mein Nicht-Stillsitzen und so. Ja, also wir haben ja festgestellt, der Dirk, sein zweiter Vorname ist Helfer-Syndrom. Und da musst du selber lachen, cool. Ne? Ja, ich sag mal ein paar Beispiele. Du hilfst beim DFB-Pokal-Endspiel, beim RAN Berlin, beim Drittelmarathon in der Kliniker Brücke, beim Berliner Halbmarathon hast du geholfen, beim Berlin-Marathon warst du dabei, beim Berliner Firmenlauf bist du, glaube ich, sogar mitgerannt und beim Straßenlauf am Teufelsberg warst du dabei und auch wenn er ausgefallen ist, aber beim Airport-RAN, beim ersten, warst du auch dabei. Auf jeden Fall. Man muss ein bisschen differenzieren so. Also es gibt so ein paar persönliche Highlights von mir, das ist so das DFB-Pokalfinale und das ist auf jeden Fall der Real-Berlin-Marathon. Da interessiert mich halt eigentlich, ich bin so eigentlich so jemand, der so viel und gerne mit Leuten zu tun hat, der gerne auch neue Leute kennenlernt, der sich mit Leuten unterhält, deren irgendwie so ein bisschen mit Leuten quatscht und ein bisschen so einfach so die Hintergründe ein bisschen kennenlernt. Bei den Events ist es meist, also finde ich sehr interessant, wie die Organisation läuft. Gerade so große Events wie das DFB-Pokal, da hängen natürlich immense Vorbereitungen dran, die das Ganze natürlich organisieren und durchführbar machen. Und ein kleiner Part ist dabei eigentlich nur so, dass irgendwie die Leute, die dann irgendwie auf den Straßen stehen, irgendwie den Läufern irgendwie den Weg weisen oder sei es irgendwelche Fans, das war beim DFB-Pokal eigentlich ziemlich cool, die einen dann irgendwie so fragen, wo muss ich zu meinen Plätzen? Und dann so 15 Minuten später sieht man dieselbe Nase wieder und fragt so, bin ich hier richtig? Irgendwie kommen sie mir bekannt vor. Wir so, ja, richtig, bei mir waren sie schon mal. Sie haben jetzt einmal das Olympiastadion umquert und sie sind hier wieder angekommen. Ja, hat er wenigstens das ganze Stadion mal gesehen. Ja, also ich finde sowieso, das Olympiastadion nach dem Umbau, finde ich, ist ein super hammer tolles Stadion geworden. Also ich weiß ja nicht, du, WM-mäßig warst du ja nicht im Stadion, oder? Nein, und meine Meinung zum Olympiastadion ist auch das ganze Gegenteil. Ich war mal zu Schulzeiten aber noch beim Schülerländerspiel und ich finde, man sitzt dort so weit weg vom Rasen, sodass man im Prinzip viel mehr davon hat, wenn man zum Fernsehen guckt. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn ich so weit gucken muss, weil dann kann ich das, wie gesagt, im Fernsehen besser sehen. Allerdings hast du recht, was sie gemacht haben nach dem Umbau, gerade auch bei der WM hat man das gesehen, so gerade die Beleuchtung des Stadions sieht eigentlich fantastisch aus. Ja, es ist ja extra so gemacht, dass die Zuschauer etwas dunkler sitzen und der Spot sozusagen auf das Geschehen gerichtet ist. Genau, also es ist ja, glaube ich, auch so eingestellt, dass man von keinem Standort, glaube ich, irgendwie einen Schatten sieht, weil von allen Genau. Seiten die Lichter genau so fallen, um die Schatten wieder Sich aufheben. entgegenzuwirken. Genau, also man hat von keiner Seite irgendwie einen Schatten eines Spielers, der in irgendeine Richtung fällt. Ja, das ist schon Das durchaus finde eine ich ja. Besonderheit in den Stadien, ne? Und es ist Und ja auch auch. schon ziemlich alt. Das ist wohl. Wieso, wie alt ist das? Na, wurde das nicht zu den Olympischen Spielen Olympischen 36 Spielen, extra genau. gebaut? Richtig, genau. Na? Also, das ist schon eine Ikone. Ja. Aber weißt du, was mir dazu noch einfällt, wo du sagst, so, man sieht nicht so viel? Das Nein? wäre für mich. Du wärst für mich so derjenige, der so im Stadion mit dem Opernglas sitzt. Und dann so, ah, ich sehe Ballack. Ah, ja, da war ein Tor. Ja, Und so neben dir ungefähr. springen die Leute alle so hoch, so, Und dann sehe ey, ich gar Tor. Und nichts du mehr. so, wo ist denn der Ball? Wo ist denn der Ball jetzt? Nein, deshalb, also, ich finde, wenn ich so ein Fußballspiel sehe, dann gehe ich nicht ins Olympiastadion. Aber da fällt mir in Sachen WM fällt mir noch was ein, im Was? Zusammenhang mit der Maite. Ja, wo ihr aneinander Oh, vorbeigelaufen seid, in oh, oh, oh. Oh Treptow. Mann, ey. Da ist man einmal, hatten wir ja vorhin schon mal, Berlin ist ein Dorf. Und da trifft man sich im Treptower Park zur Popkick. Und ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Es waren bestimmt Tausende, die irgendwie da Fußball geguckt haben. Und dann war ja, glaube ich, auch Seed war da. Und dann ist man da, ich glaube, ich war genau mit einer Arbeitskollegin und deren Freund war ich, glaube ich, da. Und wenn man danach dann liest, ey, du hast mich gar nicht gesehen. Und ich so, ach du Scheiße. Ja, das ist eigentlich jetzt die Chance, dich bei Maite zu entschuldigen. Nach über Genau. einem Jahr, Dirk, also. Oh Mann, ey. Das ist, tut mir sehr leid. Ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal, zur nächsten WM 2010, weil ich weiß nicht, ob du die Gerüchte schon gehört hast, 2010 könnte es ja eventuell wieder kommen, dass wenn Südafrika es nicht schafft, dass die WM nochmal nach Deutschland kommt, weil die Stimmung so toll war. Und wenn die WM dann 2010 wieder da ist, meinte dann gehen wir zusammen in Treptower Park, würde ich sagen. So Popkick. Zu Popkick auf jeden Fall. Ja gut, die Chance ist sehr gering, dass das nochmal passiert. Genau, die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich sagen. Genau, so ist es, Ja, ne? aber so von der Sache her ist schon ziemlich toll. Also wenn's Wetter toll ist bei den Unternehmungen, macht das schon viel mehr Spaß. Ja, es sind Aber kuriose Stories, die man nur im Blog liest dann anscheinend. ja, das sind so kleine Sachen, die so nebenbei sind irgendwie, wo man irgendwie sagt, das ist nicht wichtig. Aber Man hat's halt. Es genau, gehört dazu. das sind dann so die kleinen Feinheiten, wo du sagst, naja, es war eine Laufveranstaltung, bla, ja, der erste war der. Aber dann irgendwie zu sagen, ja, da ist was schiefgegangen, ey, den hast du beim Läufer getroffen. Oder das letzte Mal beim, ich glaube, das war der Frauenlauf, glaube ich. Da haben mich irgendwie Arbeitskollegen, haben mich wiedererkannt, die habe ich gar nicht gesehen. Die haben gesagt, das sind irgendwie Leute, mit denen habe ich super wenig zu tun. Da war ich vor kurzem im Haus unterwegs und da meinten sie, kann es sein, dass ich sie vor kurzem irgendwie da beim Frauenlauf gesehen habe? Meinst du, ja, richtig. Stimmt, ich bin gelaufen, ich habe sie gesehen. Und dabei war ja nur so ein kleiner Streckenposten, ne, so. Ja, nur ein ganz kleiner. Aber schon, man steht irgendwie da, man wird gesehen, man wird wahrgenommen. Ja, und man macht seinen Teil dazu, dass natürlich so Laufveranstaltungen stattfinden können. Weil ich finde, für Berlin ist es schon ein Aushängeschild, wenn man natürlich solche Events stattfinden lassen kann. Und ich glaube, Berlin, da findet ja fast immer irgendwie was statt, irgendwie. Also ich bin nun nicht bei allen unterwegs, das wäre mir auch ein bisschen zu viel. Aber so ein paar kleine Highlights, Stefan hat ja vorhin schon ein paar erwähnt. Da probiere dann natürlich auch meinen Teil dazu leisten. Und nachdem wir ja wissen, dass in Berlin, glaube ich, jeder Dritte ist, glaube ich, ehrenamtlich organisiert, glaube ich. René tut ja da, glaube ich, auch ein paar Sachen, ein paar Ambitionen. Oder ist er da noch beim Football? War das ehrenamtlich? Wie ist das? Das weiß ich nicht. Zumindest engagiert er sich auch immer beim Berliner Freiwilligen. Ah, genau. Also Aber ich das ist denke mal schon. schon, dass da irgendwas ist. Ich glaube, jeder macht so irgendwie sein Part, was, wenn es irgendwie um, sei es um Nachbarschaftshilfe oder irgendwie, jeder hat irgendwie, ich denke mal, da ist keiner wirklich abweisen können, wenn es irgendwie mal um Hilfe geht oder so. Nee, das glaube ich auch Oder nicht. wenn es mal ums Zuhören geht, wenn man einfach den Nachbarn mal zuhört und einfach mal Oder der sich Nachbarin. Aber du, eins muss ich sagen, was du mit den anderen beiden Gastmoderatorinnen gemeinsam hast, du kannst reden wie ein Wasserfall. Ich? Und von daher, ich muss dich jetzt leider abwürgen langsam. Och man, ich wollte mal ein bisschen was erzählen. Ja, wir können ja nochmal eine Sendung aufnehmen. Denn, ja, auf jeden Fall. Der Leo wartet. Ja, Leo erklärt euch jetzt mal, wieso René nicht da ist eigentlich. Hallo liebe Leute, hier ist der Leo. Leo erklärt. Hallo. Papa hat gerade nicht so viel Zeit, die Sendung aufzunehmen. Der muss nämlich das Babyzimmer, aus dem Babyzimmer die Kisten rausnehmen. Sonst kann das Kind da nicht einziehen. Na, guck doch mal, wie dick der Bauch schon ist. 18 Tage, glaube ich. Oder 10. Oder 100. 100 vielleicht. Oder 20. Oder 29. Oder 10 und 20. Stefan, der hat, glaube ich, einen anderen gefunden, mit dem der aufnimmt. Der andere macht bestimmt ganz toll und viel Glück. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke Leo, das ist ja sehr lieb von dir. Und ja, ist doch nett, oder Dirk? Ja, dass er auch an dich gedacht hat. Der Leo hat doch wirklich Sympathiewerte, so seine kindliche Art, so Sachen zu erklären. Kindermund tut Wahrheit kund, sagt man ja immer. So ist es, das kommt besonders gut an. Und das ist bei dem Leo natürlich, hat er natürlich sehr viel Sympathie und das ist natürlich immer sehr, sehr niedlich so. Genau. Wenn ihr Vorschläge habt, was Leo uns noch erklären könnte oder wenn ihr einfach nur irgendwas zum Blockcast sagen wollt, dann hat der Dirk jetzt für euch die Kontaktmöglichkeiten. Genau. Ihr könnt, wenn ihr möchtet und an die Welten des www angeschlossen seid, uns eine E-Mail schicken an blog@juba.de. Wenn ihr kein Internet oder so haben solltet oder könnt ihr uns auch telefonisch anrufen unter 030 202 368 03. Und wer doch Internet haben sollte und sich die Kosten sparen möchte, klickt einfach auch auf juba.de. Und kann sich dort kostenlos verbinden lassen. Ich glaube, das war, glaube ich, eine halbe Stunde, glaube ich, ne? Die da ja, auf AB gequatscht werden kann. Kann sein, ich glaube, ja. Oh ja, halbe Stunde haben oder nicht haben. Das wäre schon die nächste Blockcast-Folge. Genau, das wäre da was für dich. Rufst du an, quatsch die Folge. Halbe Stunde auf dem AB. Ah, genau. Ja, für Leute, die jetzt gedacht haben, dass wir über unseren Axel berichten beim AirPro dran, die muss ich leider enttäuschen, weil da war die Zeit zu kurz, der war ja erst gestern der AirPod dran. Und wie Axel abgeschnitten hat, könnt ihr natürlich im Blog lesen. Und in der nächsten Folge gehen wir garantiert darauf ein. Ja, da werden wir dann die Erfolge und die Platzierungen, denke ich mal, wirst du dann mit René sehr eingehend auswerten. Und der Axel wird sich ja, glaube ich, auch selber entsprechende Ziele gesetzt haben, die er da schaffen möchte. Also ich denke schon, dass er da gut abgeschnitten hat. Ach klar, schafft er das. Klar, denke ich. So wie wir Axel kennen. Auf jeden, Alter. Na. Die nächste Sendung ist dann wieder regulär in 2 Wochen. Dann wieder mit René und, ja. Der sexy Stimme Stefan? Ja, natürlich. jetzt hatten wir 3 Gastmoderatorinnen. Und zwar Pizzi, Maite und heute meine dich, genau. Ja, das war mal eine schöne Sache, eine schöne Erfahrung für den Blockcast. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir und René auch. Und natürlich auch den Gastmoderatoren. Genau, also mir hat es persönlich auch viel Spaß gemacht mit dir, Stefan. Ich das freut hoffe, mich. René würdig vertreten zu haben. Auf jeden Fall. Und natürlich auch nochmal, ja, alle nochmal grüßen, alle im Blog, die ganzen Blogger und unsere Leser und Zuhörer. Genau, denn was wären wir ohne unsere Leser? Auf jeden Fall, unsere Kommentatoren. Ja, ein ganz besonderer Gruß geht noch an unsere Sarah, denn die ist mittlerweile zurück aus Amerika. Aus der großen, weiten Welt der USA. Genau, 10 Monate sind ratzfatz vergangen. Die Zeit vergeht so schnell. Ja, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir verabschieden uns. Und ich bedanke mich ganz besonders bei dir, Dirk. Kein Problem, jederzeit wieder. Genau. Wenn du mal wieder Bedarf sein sollte und ich für dich Zeit habe. Och, das was ich mir natürlich nicht nehmen lasse, wenn das Angebot kommt und du sagst, hey, ich würde natürlich alles andere dafür natürlich fallen lassen. Ja. Für dich geht's jetzt ab in Urlaub. Da wünsche ich dir viel Spaß und vor allen Dingen Dankeschön. Gute Erholung. Auf jeden Fall. Und für euch, liebe Zuschauer, Zuhörer natürlich, gibt es jetzt natürlich noch die Outtakes, weil Dirk hat dort genug Material übrig gelassen. Kann ich euch schon verraten. Oh, oh, oh. Genau. Also, schönen Dank fürs Zuhören. Bis in 2 Wochen. Bis dann. Ne? Also. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und wiederhören. Ciao. Dirk ist breit und dann können wir loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge. Oh, ich fange nochmal an, ich habe mich versprochen. Hau rein. Bin so aufgeregt, weißt du? Eigentlich müsstest du ja aufgeregt sein. Dabei ist da heute gar keine weibliche Bloggerin dabei. Ja, ein Glück. Kann ich mich auf den Podcast konzentrieren. Psst, nie so vielleicht, laut. Vielleicht mache ich da nicht so viele Fehler wie sonst. Okay, nochmal. Stefan, geh in die Ecke und schäm dich. Ja, genau. Mal kurz davon. Ich habe hier ab und zu irgendwie so ein weißt du, wo das herkommen könnte? Nein. Warte mal, ich glaube, das ist mein Messenger. Der sich, glaube ich, irgendwie auch dann gerade geschaltet hat. Dann mach ihn doch aus. Behältst du das irgendwie im Überblick? Du bist eine Quatschtasche. Ja, ja, ist schon klar. Mach mal. Puh. Ey, ich hab noch gar nichts getrunken, ey. Ja, hat man aber nicht gehört. Das reicht doch jetzt. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.